Fast vergessen, Parshina. Sie formt im Himmel die Wolken und hat so zarte Hände, dass sie mit Seifenblasen jonglieren kann. Felicio, schläfst du schon? Oder der König der Trolle, King Schlorpf. Der Gecko muss fort! Knauzi, der alte Hauklotz. Hör auf, Streitigkeiten zwischen Trollen und Elfen gehören nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Udo, der Vorschlaghammer. Vorschlag? Ich habe keinen Stiel. Aber was nützt Stiel, wenn er einem im Hintern steckt? Das ist lustig. Der Einfallspinsel. Ja, hallöchen, Papöchen, alles Roger in Kambodscha. Nachts ist es kälter als draußen. Flöti, der Wasserkessel. Was hast du denn getan? Ach ja, und der fürchterliche Feuerteufel. Felicio, wollt doch mit dem Feuer spielen. Sie alle leben in der bunten, zauberhaften Welt des wunderbaren Felicio. Und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Abenteuer. Ach ja, am Ende der Geschichte gibt es noch eine Anleitung, wie man fliegen lernt. Am besten, ihr macht es euch so gemütlich wie möglich. Und jetzt viel Spaß.